Protokolle 10.3. Wir rechnen damit, alle Völker zur Errichtung des neuen grundlegenden Baus, dessen Plan wir entworfen haben, heranzuziehen. Deshalb müssen wir mit Kühnheit und Geisteskraft ausgestattete Männer gewinnen, die fähig sind, alle Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen könnten, zu überwinden. Protokolle 10.4. Wenn wir unsere Staatsumwälzung vollzogen haben, dann werden wir den Völkern sagen, alles ist bisher schlecht gegangen, alle haben gelitten, wir aber zerstörten jetzt die Ursachen eurer Qualen, die Nationalitäten, die Grenzen, die Verschiedenartigkeiten der Währungen. Gewiss, ihr seid frei, uns zu verurteilen, aber wird euer Urteil gerecht ausfallen, wenn ihr es fällt, bevor ihr geprüft habt, was wir für euer Wohl taten? Dann werden sie uns zujubeln und uns in heller Begeisterung im Triumph auf ihren Achseln tragen. Das allgemeine Wahlrecht, dessen wir uns als Mittel zur Erreichung unserer Macht bedienten und mit dem wir die untersten Schichten der Gesellschaft beglückt haben, die nun durch Vereinigungen und Vereinbarungen Mitglieder der Menschheit wurden, wird seine Rolle zum letzten Male spielen, in dem einmütigen Wunsche, uns, bevor man über uns urteilt, kennenzulernen.